بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من جاءت بغيض أمك الله سبحانه وتعالى زيجنا أمك الله سبحانه وتعالى أي بسن فميغن أمك الله سبحانه وتعالى أوشن بغديس فأين زوفي أشياء فأين تات إن ديزا كلاينن تيليجرام جروبة und möge Allah subhanahu wa ta'ala euren Eifer in der Religion belohnen und ihn mehren. Bezüglich Ruqya, ja, natürlich, es gibt Überlieferungen bezüglich Ruqya, dass man Ruqya machen kann und diese Sache auch gemacht wurde und dafür man auch einen Lohn entgegennehmen kann. Die Sache ist nur die, wir sind in einem Zeitalter angelangt, wo das ein Beruf geworden ist, ein Raqi. Und solche Sachen gab es in den ersten Generationen nicht. Dass jemand sagt, ich bin Raqi speziell, ich lese dir, komm, diese speziellen Ayat und dann gibst du mir so und so viel Geld. Also es ist so extrem geworden, dass die Leute fangen an, auf Wasser zu lesen, spucken ins Wasser, machen sonstige was, Sachen richtig ekelhaft. Und dann schicken sie das und essen sie das und trinken sie das und Allah musta'an, das ist nicht von der Sunna. Die Sache ist auch nicht gesund. Allah muss sagen, man muss aufpassen. Und die beste Angelegenheit, wenn jemand denkt, er braucht Ruqya, ist an erster Stelle selber Ruqya zu machen. Das ist die beste Methode. Wenn er nicht kann, dann irgendjemand von seinen Verwandten, Bekannten, die das kennen. Und es ist besser, nicht um Ruqya zu bitten, weil dann gehört man nicht zu den 70.000. Es gibt ein Hadith, was diese Sache sagt, wer drei Sachen macht, der gehört nicht zu den 70.000, die ohne Abrechnung ins Paradies kommen. Es gibt 70.000 Leute, in einer anderen Überlieferung 70.000 mal 70.000 Leute, die kommen einfach so ins Paradies, ohne Abrechnung und ohne Diskussion, ohne dass sie das Feuer betreten und ohne dass sie mit ihnen überhaupt abgerechnet, direkt, ihr Ziel ist direkt Paradies. Ohne sonst irgendetwas, direkt ins Paradies kommt, subhanallah. Und das sind die Leute, die auf Allah subhanahu wa ta'ala komplett vertrauen. Und dann nennt der Prophet drei Dinge, unter anderem, dass wenn jemand Ruqya verlangt, gehört nicht von ihm, weil er vertraut nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Sowieso auf der anderen Seite ist eine modige Erscheinung geworden, über jede Krankheit braucht man Ruqya auf einmal. Jemand hat Husten, ah, du brauchst Ruqya, du bist ein Jinn. Andere, der hat Knieschmerzen, ah, da hat jemand bestimmt Sahar gemacht, brauchst du Ruqya. Allahu musta'an, warum bleiben wir nicht normal? Wir sollten normal bleiben, inshallah. Du bist krank, geh zum Arzt. Das sind die Gelehrten in diesem Bereich. Gehst du zum Arzt, der sagt dir so und so. Wenn du merkst, es hilft weiter nicht, dann liest du Koran und du machst viel Dua, bis Allah subhanahu diese Sachen wegnimmt. Wir kennen diese Beispiele von der Frau, die Epileptikerin war. Und immer wenn sie einen Anfall bekommt, hat sie sich entblößt. Und sie geht zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagt, ja Rasulallah, bitte mach Dua, dass das weggeht. Und er sagt, ich kann Dua machen, dass das weggeht. Aber wenn du geduldig bist, dann kriegst du das Paradies. Und sie sagt, Taib, ich bin geduldig, ja Rasulallah, aber bitte mach Dua, dass wenn ich einen Anfall bekomme, dass ich nicht mehr entblößt werde, dass meine Aura nicht zu sehen ist. Prophet hat dafür Dua gemacht und sie war geduldig und sie kriegt inshallah ein Paradies. Das ist diese Angelegenheit. Die Sahaba, ja, es hört sich ein bisschen blöd an, aber haben sich gefreut, wenn sie eine Prüfung bekommen haben. Wenn sie krank waren, wenn sie irgendwas hatten. Und dann konnten sie ihre Geduld zeigen. Konnten sagen, ich bin geduldig, Allah, ich will das Paradies. Und so sollten wir sein. Wir sollten geduldig sein und auf Allah subhanahu vertrauen. Ja, das dauert. Nicht gleich, wenn man Dua macht, auf einmal Ding, wird das erhöht. Das ist kein Zaubertrick. Sagst du, ja Allah, sofort, zack. Ja, so, diese Sache wird nur wenigen Leuten gegeben. Das sind auserwählte Leute. Ja, sie sind Soldaten Allahs. Und die Leute, die Gelehrten, die hoch sind. Ja, oder diejenigen, die ein reines Herz haben, die nichts gegenüber seinen Geschwistern im Herz führen. Das sind sehr wenige Leute. Ja, subhanallah. Und aber nur der Normalfall ist, dass man Dua macht und die Antwort auf die Dua dauert. Entweder bekommt man sie im Paradies und das ist die beste Art und Weise, oder man bekommt sie verspätet, oder andere Versionen gibt es davon auch, dass man dass die Dua anders angenommen wird, dass zum Beispiel wenn auf dich ein Übel herabkommen sollte, dass das damit abgewendet wird und du bekommst deine Dua nicht, aber dafür kriegst du auch dieses Übel nicht und so weiter. Das kann man alles nachlesen. Aber worauf ich hinaus will, ist, du musst ein bisschen geduldig sein, wenn du Ruqya ist. Wenn ihr meint, ihr braucht Ruqya. Und wenn, dann lest ihr selber Koran. Ja, oder ihr hört selber Koran. Ihr macht euch Sachen an Koran an. Aber das Beste selber, selber. Und zusätzlich zu dem, man muss, ja, ein Muslim muss einen Schutz um sich bilden. Ja, vielleicht kennt ihr das Buch Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ist ein Schutz des Gläubigen, also des Muslims, des Ergebenen. Der sollte es einen Schutz bilden. An erster Stelle ist es natürlich der Tawhid, dass du den Islam richtig lernst. Tawhid. Nicht den kompletten Islam, sondern Tawhid. An zweiter Stelle das Gebet. Halte deine 5 Gebete ein. An dritter Stelle dann gebe deine Zakat, wenn du dazu pflichtig bist. Vierte Stelle gebe dein Fasten im Ramadan, wenn du dazu fähig bist. Und wenn du kannst, geh zu Hajj. Mach die Sachen, das ist ein Schutz. Ja, besonders der Tawhid ist ein Schutz. Und lese täglich Koran. Täglich Koran. Und erwähne Allah subhanahu täglich. Täglich, das ist einfach. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quwwata illa. Man kann viele Sachen sagen und die sind so einfach. Also, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Kalimatan khafifatani ala lisan. Zwei Wörter, die sind leicht auf der Zunge. Thaqilatani fil Mizan. Die sind schwer in der Waage. Habibatani ila Rahman. Aber die sind geliebt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Was sind diese Worte? Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi al-Azim. Und es gibt viele Sachen, findet man in Hasan Muslim in dem Buch, was man sagen kann. Aber es reicht, wenn du einfach nur tagsüber läufst und im Bus bist, unterwegs bist. So einfach sagst, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Der Professor hat gesagt, diese Sachen sind mir die liebsten. Wenn ich dass ich das sage, ist mir lieber als die Welt und was in ihr drin ist. Ja, so ist das. Und wenn jemand keinen Koran kann, der sollte sich bemühen, Koran zu lernen. Besonders wenn er denkt, ich habe Ruqya, ich brauche Ruqya. Ja, dann sollte er auf jeden Fall anfangen. Irgendwo. Es gibt Alhamdulillah viele Schulen, die kostenlos auch den Koranlesen beibringen. Subhanallah, wie zum Beispiel bei uns und bei unserer Partnerschule. Da kann man kostenlos das lernen. Kostenlos. Alter, was will man noch? Man kann kostenlos lernen das und das wird dich dazu hinbringen. Und sei geduldig und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich belohnen. Subhanallah. Und das ist diese Angelegenheit, die ein Muslim beachten sollte. Ich weiß, die Audio ist ein bisschen jetzt länger geworden, aber nehmt das als Nasiha von mir. Ja? Und lasst euch keine Spielereien treiben. Sucht nicht nach einem Raqi hier, nach einem Raqi da, wie viel verlangt ihr hier? Lasst den Quatsch. Diese Sache mit Ruqya ist dazu da, dass man die Leute bewegt, selber Koran zu lesen. Dass man weiß, ja? Und wir senden vom Koran herab das, was eine Heilung ist für den Gläubigen, ja, und eine Barmherzigkeit. Und die Gelehrten sind sich, die streiten sich, die Tafsir-Gelehrten streiten sich, ist das körperliche Heilung gemeint oder psychische oder beides? Ja, Allah alim, wahrscheinlich beides. Aber der Muslim sollte sich bemühen, den Koran zu lesen. Ja, sollte sich bemühen. Allah sagt im Koran, Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Nur mit dem Gedenken Allahs, nur mit dem Koran lesen. Und Gedenken Allahs ist gemeint, Koran lesen, beruhigen sich die Herzen. Dass du Koran liest, dass du Allah erwähnst mit dem Koran und dass du auch Subhanallah, Alhamdulillah, diese Sachen machst. Nur dadurch beruhigen sich deine Herzen. Deswegen, meine lieben Brüder, ja, das ist meine Ansicht bezüglich Ruqya. Man sollte sich von diesen Leuten fernhalten, die Ruqya machen oder die das anbieten. Ja, das, ich kann viele Geschichten, kaum konvertiert, bietet der Ruqya an eine Sitzung 800 Euro. Ja, das ist radikal, Geldmachereien und ein Muslim sollte sich auf Allahs Bekannter vertrauen. Ja, und Barakallahu fikum, inshallah ta'ala, wechseln wir jetzt das Thema. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.